بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit der 71. Frage in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Al-Hafidh, Sheikh Hafidh Al-Hakami, Rahmatullahi alayhi, wo er sagt, als bei der Nummer 71, was bedeutet die Aussage des Propheten in Bezug auf die schönsten Namen, wer sie auswendig lehrt, wird ins Paradies eintreten. Im Original steht Man ahsaha. Man ahsaha. Und das bedeutet im Arabischen nicht, wer sie auswendig lernt. Dieses Wort, also wer sie ahsaha macht sozusagen. Was bedeutet das? Das hat allgemein den Gelehrten Probleme gemacht in der Bedeutung. Deswegen gibt es verschiedene Ansichten. Aber nicht nur das Auswendiglernen natürlich. Und er erklärt das hier, was man damit meinen könnte oder was damit gemeint ist. Und das ist wahrscheinlich sehr nahe kommend. Wir werden das jetzt sehen. Die Aussage wurde mit verschiedenen Interpretationen erklärt. Davon erzählt auf: erstens, sie auswendig zu lernen, mit ihnen zu bitten und zu loben. Und also das heißt, man soll die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala kennen, beziehungsweise die Namen, und passend zu jeder Bitte einen den passenden Namen sozusagen benutzen und ihn damit lobpreisen und erwähnen. Ja, dass du sagst, O Allvergeber, vergib mir. O Barmherziger, sei barmherzig zu mir. So, in dieser Art. Und zweitens sagt er, sind solche, die erlaubt sind, nachzuahmen. Im Originaltext steht nicht nachzuahmen, sondern yasihu lahu ittisaf biha. Also, es ist erlaubt, sich selbst damit zu benennen, wie Ar-Rahim, Al-Karim, damit der Diener diese Eigenschaften für sich übt. Ja, damit er sich sozusagen an die Eigenschaften erinnert und genauso wird, inshallah ta'ala. Das heißt, jemand kann Rahim sein, Karim sein, und man darf sich auch so mit diesen Namen benennen. Auch wenn manche Gelehrte gesagt haben, ja, mit dem Artikel nicht, also Ar-Rahman nicht, Ar-Rahim nicht, Al-Karim nicht, es und so weiter. So gibt es keinen Beweis dagegen, dass man das nicht darf. Dann sagt er drittens, sind jene, die speziell für Allah sind, wie Al-Jabbar, Al-Azim, Al-Mutakabbir, der Diener muss diese Eigenschaften bestätigen und sich ihnen ergeben, aber keine Eigenschaft davon sich selbst eignen. Al-Jabbar, zum Beispiel der Bezwinger, hier steht als Übersetzung der Gewalthaber, also den keiner bezwingen kann, der Gewalthaber kann man so stehen lassen. Al-Azim, der Allgewaltige, Al-Mutakabbir, der Stolze. Diese Sachen sollte natürlich ein Diener nicht haben, er sollte nicht rumstolzieren. Vor was kann er auch stolz sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles gehört? Der Einzige, der stolz und, sagen wir mal, prahlerisch und eingebildet, ohne es negativ zu meinen, sagen würde, dann wäre das Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ihm gehört alles, er hat alles erschaffen, er ist der Besitzer aller Dinge und wir sind sein Besitz. Er sagt, diese Eigenschaften darf man nicht sich selbst zuschreiben und sich selbst aneignen. Und wahrscheinlich die beste Variante ist, alles zusammenzunehmen. Ja, dass man sie auswendig oder so gut wie möglich auswendig lernt. Aber manche denken, ich lerne die Namen, Eigenschaften und die Namen Allahs auswendig, dann komme ich ins Paradies. Nein, du musst sie, wenn du sie auswendig lernst, diese Ahsaha, was die beste Meinung ist, dass du, wenn du sie, dass du sie verstehst, verinnerlichst und damit bittest, damit Lobpreis, sich die guten Eigenschaften aneignest, die schlechten von den schlechten. Was heißt von den schlechten? Allah subhanahu wa ta'ala hat keine schlechten Eigenschaften, sondern die für uns unpassenden Eigenschaften, wie zum Beispiel der Stolze, weil niemand sollte stolz sein außer Allah subhanahu wa ta'ala, oder eingebildet oder prahlerisch. Ja, das darf nur Allah subhanahu wa ta'ala sein. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der prahlen darf. Diese Eigenschaften sollte man sich davon fernhalten. Dann sagt er weiter, wenn die Eigenschaften die Bedeutung der Zusage versprechen, wie Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Afu, also positive Sachen, Zusage, Versprechen, so der Vergebende, der Dankbare und so weiter, einschließt, dann soll man ihnen eine Haltung einnehmen, indem man sich das wünscht und begehrt. Ja, dass man sich wünscht, dass Allah einem vergibt, dass er barmherzig zu einem ist, dass er einen liebt, dass er und so weiter. Und dann sagt er weiter, den Namen gegenüber, von denen eine Drohung ausgeht, wie Al-Aziz, Dhul-Intiqam, Shadidul-Iqab, also Inhaber der Rache, strenge im Bestrafen, schnell Abrechnende, soll man eine Haltung von Furcht und Schrecken einnehmen. Also wenn Eigenschaften kommen, die weich sind, dann soll man sich wünschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu einem weich sind. Und wenn Eigenschaften kommen, die stark sind und streng sind, dann soll man Allah subhanahu wa ta'ala darin fürchten. Und dann geht er auf einen Anteil ein, das bedeutet, dass der Diener die Eigenschaften bezeugt, ihnen ihr Recht gibt, im Wissen der Diener, und im Wissen und im Dienen. Zum Beispiel, er bezeugt, dass Allah hoch über seine Geschöpfe ist und so weiter. Erzählt er ihn hier auf, erklärend, was es bedeutet oder wie das gemeint ist. So dass du, was wir eigentlich schon erwähnt hatten, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala vollkommene Eigenschaften zuweisen, ihn mit den korrekten Eigenschaftennamen anbieten, nichts davon verleugnen, nichts davon verdrehen oder verändern, sondern es zusagen, so wie es ist. Und alles, was dazugehört, dass man sich schämt, dass man sich schämt, wenn man eine schlechte Tat hat, getan hat, dass man sich freut auf Allahs Belohnung, das alles erwähnt er hier da drin. Dass er sagt, dass er sich demütig vor Allah subhanahu wa ta'ala vorstellt, dass er zwischen also vor Allah subhanahu steht und demütig ist und so weiter, bis hin zu seine Urteile sind unabwendbar und geschehen gewiss, wie er es möchte. Er regelt die Angelegenheiten von Himmel bis zur Erde. Hierauf steigen sie zu ihm auf an einem Tag, dessen Maß 1000 Jahre nach eurer Berechnung sind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala regelt alle Angelegenheiten im Himmel und alles steigt, alle Taten steigen von der Erde zum Himmel zu ihm herauf. Und er ist derjenige, der über alles Bescheid weiß, über die Angelegenheiten regelt und der Besitzer und Schöpfer und all diese Sachen, die eben mit darunter enthalten sind. Dann sagt er, wer diese Darstellung in dem vollen Maße im Wissen und in der Anbetung durchführt, ist unabhängig und reich durch seinen Herrn, ebenso derjenige, der sein umfassendes Wissen, Hören, Sehen und Leben bezeugt. Allerdings werden diese Stufen nur die Vorausgehenden und die Allahs Nahestehenden bekommen. Das heißt, wenn du die Namen und Eigenschaften Allahs richtig verstehst, richtig verinnerlichst, dich danach handelst. Ich meine, allein wenn du sagst, ich verstehe, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allhörende. Nehmen wir nur dieses Beispiel. Und auf einmal lebst du nach diesem Beispiel. Dann passt du auf, was du sagst, wem du was sagst, wie du sprichst, weil du hast Angst, dass dieses Wort zu Allah subhanahu wa ta'ala hochgeht und er auf dich wütend oder sauer sein könnte und du deswegen eine Strafe bekommst. Und du passt eben auf, du bist demütig und du fürchtest Allah subhanahu wa ta'ala und bittest, all diese Sachen wiegen nur einen Namen. Wie ist es mit allen anderen Namen? Wer das eben im vollen Maße, im Wissen und in der Anbetung umsetzt, ja, die Namen und Eigenschaften, nehmen wir mal 10, 50, 22, 30, 40, 50 Namen, wer diese alle versteht, verinnerlicht und akzeptiert und sie durchführt im Wissen, in seinen Taten, in Handlungen, der wird inshallah ta'ala eine große Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala erhalten. Das ist bezüglich der Frage 71 sinngemäß zusammengefasst. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.